Sowas von Resident. Das meinst du? Dope ist der Name von Dr. Thunderdome. Und viel Spaß beim Zuhören. Versucht dran zu bleiben, wie wir. Für alle kann ich empfehlen, Coco Light, super Getränk, was zur Stimmung passt. Und hier kommt Dr. Fabio. Arbeit, immer nur Arbeit. Es ist Arbeit, Arbeit, immer nur Arbeit, mach dir den Rücken kaputt. Porsche und MC versucht den Knopf zu tunen, aber er kann es nicht halten, verdammt. Komm rein, ich mach dir die Tür auf. Wir sind alle gut drauf. Es ist die heilige Halle des Tipptipool-Studios. Und so ein Beat kriegst du nur, wenn du bist ein Coolio. Ich turn jetzt mal hier den Synthesizer an. Und mach mich an den Schallplattenspieler ran. Wow, Dr. Thunderdome fordert mich zu einem Battle heraus. Wack, wack, wack, wack, wack, MC, I give you what you need. What I need, what I need, what I need, what I need, what I need, what I need, give me what I wanna, what I wanna need. What I take, what I give, what I need, what I need, what I take, what I give. Insgesamt ist in dieser Sache das letzte Wort noch nicht gesprochen. Komm ins Haus, ich bin drin. Alle fragen sich, wo ist der Sinn? Jetzt kein Beat, doch Thunderdome, ist das egal, das Lied ist dope. Wir bringen Hope, wir bringen Hoffnung, wir bringen unsere Feinde oft um. Alle unsere Feinde sterben, wir lassen sie nicht leben. Komm schon Baby, das ist der Retarder, er hat den Plattenspieler an. Wir fassen die Sache an, viele Sounds kommen zusammen. Alle sagen, das findet Anklang bei den Homies und den Groupies, weil es einfach super dope ist. Das ist Dr. Thunderdome. Alle meine Freunde sind auf Coke. Alle meine Freunde sind in Urlaub. Ich hab keine Uhr. Hast du eine Uhr? Ich hab kein Haus, weil ich kein Haus brauch. In meinem Haus ist eine Hausmaus. Die lass ich raus auch mal gelegentlich in den Garten, Freunde. Zur Verzweiflung zu treiben. Zur Verzweiflung zu treiben. Nein. Spion auf den Ast. Auf der Straße stehen die Autos ohne Umweltplakette. Ich wär froh, wenn ich eins mit Plakette hätte. Hab ich aber nicht. Ich sing eine dich. Zu Haufen. Friends with your mother on Facebook. Zimmer drin und Sachen entstehen, die die Leute mit diesen Geräten machen. Hier in dieser Homie-Show ist immer alles möglich. Alle kommen hier vorbei und wir verdienen redlich, dass wir danach zu total berühmten Gentlemännern werden. Und danach werden wir zu bekannten Highlandern. Denn Highlander kann es nämlich nicht nur einen geben, sondern mindestens 1000. Das ist mein Reden, mein Leben ist geheim, dein Leben ist gemein. Du wohnst in einem Ghetto und ich geh ins Ghetto heim. Ich hab da ein schönes Bett und auch eine geile Putze. Ich hab da ein Zelt und du hast eins, das ich verschmutze. Und was der Retarder mit den Platten macht, das ist retarded, aber ist egal, hier machen Plattenkrach. Die ganzen Beats kommen rüber und die Texte auch. Alle sind dabei und alle hören es, weil man Texte braucht. Denn sonst ist Musik nur instrumental. Das hat auch die Berechtigung, aber heute allemal ist noch ein Typ dabei, der ist gezwungen zu reden. Und alle sind dabei, das Beste aus ihren Lungen zu geben. Wir atmen ein und atmen aus und atmen links und rechts. Und alle Leute sagen, hey, das ist jetzt nicht so schlecht. Die Wackness Darkness ist gewichen, jetzt ist es die Tightness. Ich bin hier am Start am Mic, weil man auch gern bereit ist. Wenn einer dabei ist hier im Publikum, der breit ist, dann sag ich dir, das ist mir ganz egal, weil das wird Fight ist. Das ist ne Sache, jetzt geht hier das noch richtig ab. Hier haben wir Instrumente und ich hab was ich nicht hab. Ich hab einiges verstanden und auch anderes nicht. Jetzt bin ich weg, weil du bist nur ein wichtig. Wollt ihr nur sagen, das ist hier irgendwie das Ende. Alle Leute gehen in die Luft und ihre Hände auf. Ey, ich bin so groß wie ein Elefant. 1000 Leute wissen nicht, was ich meine. Dabei zähle ich Scheine. Auf dem Konto, weißt du? Bin voll reich. Wir sind hier alle voll reich. Das ist so eine Luxusshow. Alle tragen fette Juwelen, die behindern uns ein bisschen beim Musizieren. Aber, ey, ist halt Style. I had a way, you had a way, we had our ways. I had a way, had a way, I had a way, had a way, what is love? Had a way, I had a way, had a way, I had a way, had a way, I had a way, had a way, I had a way, Dr. Albert, had a way. Can you be? Retarded for me, crystal to be. Retarded for me, crystal MC. Kommen Sie ins Haus, da gibt's mächtig Applaus. Wir gehen da nicht raus und bei uns ist auch Klaus, der Santa. Ich mein den Weihnachtsmann, ich Fanta. Eine volle, ungeöffnete Dose Fanta. Die war sehr lecker, ich ziehe dann den Stecker. Alle kommen vorbei und sei es mit dem Trecker. Meine Mutter hat gesagt, Junge, mach mal Mucke. Ich bin dann hier so rüber zu diesen Gänsebutze. Und da bin ich jetzt und die machen den geilen Scheiß. Und ich bin da, weil ich der Typ bin, der zu stylen weiß. Und alle kommen vorbei, werden bei Zeiten heiß. Auf diesen geilen Scheiß in der Homie-Show, Beweise gleich. Wir laden das dann hoch, dann ist's im Internet. Und morgen ist dann wieder Sommer und dann Winter fett. Da hören wir das nochmal an und werden resümieren. Und alle werden sich dann gegenseitig inspirieren. Radio 23, wir machen alles geil. Und wenn wir hier sind, dann hat das den super krassen Style. Und die Mucke, die baut sich so improvisiert auf. Alle denken, Alter, ich hab hier ein Visier auf. Stimmt nicht, ich bin kein Ritter, ich bin der Thunderdome. Thunderdome wegen mir, ich bin der Hip-Hop-Rap-Pope. Ich bin der Papst von der ganzen Sache, kennst du das? Ich weiß nicht, aber ich bin der hier die Tracks macht. Wir haben da einiges am Start, live und in den Maschinen. Ich muss jetzt mal verschwinden. Bibabababo. Thank you. Acromel. Acromel. Bibbidi bum bum. Jing jing jing jaw. Bombeklad. Apparat. Gerät. Sven Fett. DJ Hell. Furchtbar schnell. Deine Mutter. Fischkutter. Ne? Hallo Thomas, hallo, alles klar? Klar, es ist schon wieder Freitag, es ist wieder diese Bar und ich muss dir jetzt erzählen, was mir widerfahren ist. Jetzt sehe ich die Dinge positiv, denn ich bin Optimist. Moment, was geht? Ich sag's dir ganz konkret, am Wochenende habe ich mir den Kopf verdreht. Ich traf diese junge Frau und sie hat mir gut gefallen und am Samstag in der Disco ließen wir die Korken knallen. Wir haben uns mal getroffen, haben uns irgendwas. Ey, ich kann den Text gar nicht mehr, aber macht Spaß. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride, I think it's no fun. Wave Nation. Wow, Dr. Thunderdog, du kriegst gleich das Mikrofon zurück. Ich will mal schnell durch die Plattenkiste und schieß gleich weiter. Ich habe auch schon eine Idee. Ja, wie geht's euch denn da draußen? Das ist eine bunte, lustige Reise heute. Und irgendwie ist das auch nochmal ein Teil 2 vom Shalom Salon Beatcase, den wir am Valentinstag hatten. Das ist echt sehr angenehm, dass das so nochmal zusammengekommen ist. Da vor uns, als ich zurückkam vom Einkaufen, Posh Uzi MC hat sich Suppenterrine gewünscht von mir als Abendbrot, die leider schon kaputt ist. Sabotage. Naja, jetzt gibt's die dann demnächst. Und für uns andere gibt's Nachos mit Käsegeschmack, so wie das sich gehört. Auf einer Käse mit Nacho-Geschmack auf einer Humi-Show. Dr. Thunderdome, was ist dein Lieblingsgericht? Das Oberlandesgericht. Am liebsten esse ich es zusammen mit meinem Staatsanwalt, Herr Müller, den ich an dieser Stelle herzlich grüße. Du kriegst mich nicht, Alter. Laser. Rocket. Science. Laser. Rocket. Science. anstatt Laser. Heute Bratwurst ausverkauft. This equipment has been tested and found to comply with the limit for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and is not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio or TV technician for help. Thank you. Everybody has some fun. Everybody Autofahren. Autofahren auf der Autobahn. Insgesamt sehr spaßige Angelegenheit das. Homie Show hat Pause. Beim Retarder zu Hause. Wir spielen jetzt ein bisschen Noise. Wackel MC. Schatz, wie fühlst du dich? Ach, du warst da. Das war eine ganz lange Schlange im Supermarkt. Und dann ist mir auch noch der eine Riemen von der Tüte gerissen. Ach, es war ein doofer Tag. Und naja, all diese schlimmen Sachen, die in der Welt so vor sich gehen. Ich glaube, ich bleibe einfach zu Hause und mach die Gardinen zu. Du, also mit der Welt, da weiß ich jetzt auch nicht. Aber was die Tüte angeht, mir hat ja der Mann, bei dem ich heute im Späti das Bier gekauft habe, was ich jeden Abend trinke, gesagt, man bringt immer seine Tüte selber mit. Schatz, lern daraus. Naja, das sagt aber auch nur der, weil du ein guter Freund bist und immer die ganze Geldasche von uns da versäufst. Alter, das ist so wenig, weißt du, wenn du mal schön arbeiten gehen würdest, ne? Ich hab dir schon tausendmal gesagt, du sollst dich nicht auf der Haushaltskasse bedienen! Schwein! Wer war denn den ganzen Tag am Amt für die Haushaltskasse? Du oder ich, ja? Alte Putze. Das hast du wohl schon vergessen, unser Sohn war da! Ach ja, klar, der Tommy Lee Jones, stimmt. Der soll sich mal irgendwie kümmern um sein Gesicht. Er sieht so verfurzt, zerfurcht aus. Das ist richtig. Akzeptiert. Wir sind hier am Start und wir sind voll motiviert. Hier beim Lou in der Bude, wo die Geräte rumstehen. Auf dem Tisch und die Leute irgendwie nicht rumstehen. Jeder hat was zu tun. Und die Takte. We'll be right back. Academy. Thank you. deine Eltern, dass du noch auf bist? Tupac Shakur. Call you. Vom Retarder mit den drei Homies jetzt am Start und Luke, ich bin dein Vater. Luke, ich bin dein Vader. R2D2, halt das Maul. Darüber nachgedacht haben, eine Lebensversicherung abzuschließen, dann möchte ich Ihnen an dieser Stelle den Hinweis geben, dass ich mich damit nicht auskenne. Baby Nacho, Nacho, Nacho, Nacho. Du bist mein Nacho Macho, gib mir Macho Love. Du bist mein Nacho Macho, gib mir Macho Love. Gib mir Love, take me the love from your body into my body, and then we go into another dimension. Wir zwei Menschen in another dimension. Das ist alles schön. 8, 9, 10. Sei mein Freund. Sei der Mann, von dem ich geträumt. Wenn du das nicht kannst, wird das Buffet abgeräumt. Das willst du nicht, ich will das auch nicht. Mich zu lieben ist deine Pflicht. Take this one rule. Never go full retard. Flow me flow. We'll be right back. W-A-C-K, W-A-C-K, Mad World Overlay, Mad, Mad, Mad World. Save the soul fit.